Kundgabe 6648. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.09.1956. Austeilen der Wahrheit. Führende. Lichtverbreitung. Nehmet euch die Unwissenden vor und führet sie ein in die Wahrheit. Diesen Auftrag erteile ich euch immer wieder, aber ich weiß es auch, wie schwer es ist, das weiterzugeben an die Mitmenschen, was ihr von mir direkt empfanget, weil ich auch weiß, dass der Menschendenken zu real ist, dass sie sich zumeist dem Geistigen verschließen und dass sie auch nicht glauben wollen, belehrt werden zu können von geistigen Wesen, die in meinem Auftrag tätig sind. Und so glauben sie auch nicht an eine direkte Wahrheitsvermittlung. Aber sie nehmen bedenkenlos an, was ihnen menschlicherseits zugeleitet wird. Wären die Führenden auf Erden zu gewinnen, so wäre es wahrlich besser um das Denken und das Wissen der Menschen bestellt, weil jenen Glauben geschenkt wird. Aber gerade die Führenden sind dem Übermitteln der Wahrheit auf geistigem Wege unzugänglich. Und sie könnten doch unendlichen Segen verbreiten durch wahrheitsgemäße Aufklärung. Nur die Menschen, die sich mit mir selbst in Verbindung setzen, werden sich im rechten Denken bewegen. Und ihren Geist kann ich auch erleuchten, so wie sie gewillt sind, ihren Mitmenschen ein Geisteswissen zu vermitteln. Keiner aber wird aus sich heraus durch pures Verstandesdenken zur Wahrheit gelangen, denn diese behalte ich selbst mir vor. Und um sie zu empfangen, muss die Bindung mit mir zuvor gesucht und hergestellt werden. Aber es ist dringend nötig, dass die Wahrheit Verbreitung findet, weil das Wissen um die Wahrheit allein eine Wandlung bewerkstelligen kann, weil ein wahrheitsgemäßes Denken auch einen Lebenswandel in meinem Willen zur Folge haben wird. Aber es wird umgekehrt der Mensch seinen Erdenlebenszweck nicht erfüllen, der nicht recht aufgeklärt wird. Es sei denn, sein Leben ist ein Wirken in Liebe, das ihm dann auch von innen durch den Geist Aufklärung gibt und in rechtes Denken geleitet wird. Die Liebe ist ausschlaggebend, wie weit der Mensch in der Wahrheit steht. Und ob der Verstand eines Menschen noch so hoch entwickelt ist, besitzet er nicht ein liebeerfülltes Herz, das ihn ständig zum Liebewirken antreibt, dann entspricht sein Verstandesdenken auch nicht der Wahrheit. Und dann wird er weder selbst einen geistigen Fortschritt erzielen, noch seine Mitmenschen auf den rechten Weg führen können, weil der rechte Weg zu mir immer nur der Weg der Wahrheit ist. Ohne Liebe gibt es kein Erkennen der Wahrheit. Das müssen die Menschen als erstes wissen, dass die Liebe das Feuer ist, aus dem das Licht der Wahrheit erstrahlt. Und erfüllt die Liebe eines Menschen Herz, dann ist dieser auch den Vorstellungen eines Lichtträgers zugänglich. Und dann wird es leicht sein für beide, Licht auszuteilen und Licht anzunehmen. Und dann kann auch segensreiche Arbeit geleistet werden an den Mitmenschen, die Führer benötigen, solange sie nicht selbst sich empfänglich machen für die Wahrheit aus mir, die ich ständig zuzuleiten suche den Menschen, die eines guten Willens sind. Es sollen die Menschen nur aufmerksam gemacht werden darauf, dass nicht der hochentwickelte Verstand, sondern allein ein liebefähiges und liebewilliges Herz Garantie ist dafür, dass reine Wahrheit ihnen geboten wird. Und also sollen und können sie auch prüfen den Wert jeglicher Geistesgaben. Und einem Menschen, dessen Lebenswandel Liebe erkennen lässet, werden sie immer Glauben schenken können. Denn dessen Denken wird sich auch in der Wahrheit bewegen. Amen.